Ja. Ja, echte Freunde mögen jemanden für das, was man ist und nicht für das, was man hat. Ja, können wir auch mal gucken. Die Wahrscheinlichkeit, dass man bei Lotto gewinnt, ist eindeutig geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass wir heute, dass alle von uns gestorben wären. Welche Wahrscheinlichkeit wäre die Wahrscheinlichkeit, bei einem Lotto-Jackpot zu gewinnen, ist eindeutig geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle fünf heute gestorben wären. Voll. Und was auch immer. Das heißt, wenn man lebt, kann man kein Lotto gewinnen. Oder zumindest fast nicht. Ich glaube, ich habe eine sehr ähnliche Metallflasche im Blau. Ja. Na, da unten ist dieses...